meine Lausche, nun so lange Zeit im Lausche, denk ich nur an dich. Marika, süße Bugamelo, mit dem braunen Schädel, du, du, du, du. Deine Liebe war romantisch und so köstlich dilettantisch, denn du liebtest mich. Marika, reizende Santosa, aus der Peci Dosa, du. Werde nie dies sein vergessen, da wir uns trafen irgendwo. Und hat nimmer eins gegessen, in einer Ecke weicher Hund. Wenn ich sie verliebte Pferde nieder sitze, nie mehr denk ich nur an dich. Marika, ungarisches Velo mit dem braunen Schiro. Mit dem braunen Schiro, du, du.